Nachdem er kurz skizziert, was ich jetzt etwas länger gemacht habe, wann SDK entstanden ist und welche Protagonistinnen da eine Rolle gespielt haben, hat er erstmal versucht, innerhalb des Textes den Ausgangspunkt für SDK zu formulieren. Und zwar, ihm geht es darum, herauszustellen, der Einsatz ist, wie gesagt, nicht nur diese praxistherapeutische Situation, die ich jetzt geschildert habe, sondern der andere Einsatz ist das Ende der 70er Jahre halt, Ende der 60er Jahre, Entschuldigung, alle die Leute, die jetzt im Fokus der SPK standen, innerhalb der politischen Diskussion gar keine Rolle mehr gespielt haben. Ja. Krankheit innerhalb von der Linken, das ist vielleicht heute auch noch ein ziemliches Tabuthema, wage ich einfach mal so zu unterstellen. Krankheit oder Abweichung von dem Normbild, das auch innerhalb der Linken ganz durchgängig ist, auch immer noch behaupte ich, ist halt für die meisten politischen Gruppierungen zu dem Zeitpunkt gar kein Thema gewesen. Ja, und das war wirklich fast schon exotisch als Ansatz, wurde deswegen auch exotisiert zu dem Zeitpunkt. So, ja. Er rekurriert erstmal auf einen Begriff von Öffentlichkeit, den Nick Kluge entwickelt haben, den ich jetzt hier nicht großartig darstelle. Es ist im Prinzip eine Kennzeichnung der SPK-Situation, die, wie ich gesagt habe, zwischen den Institutionen genauso wie zwischen staatlichen und innerlinken Angriffen laviert. Will aber jetzt verstehen und versucht jetzt für uns zu entwickeln, was ist denn aber die Widersprüchlichkeit des SPK, denn die gibt es ja wirklich. Und er sieht folgende Widersprüchlichkeit. Durch die Art der Lokalisierung, also durch den Fokus, den die SPK nimmt, stört mich, man muss die gute Jacke ausziehen. Durch die Lokalisierung der SPK ist es ganz klar, dass sie, wenn sie anti-institutionell sich verankern wollen, ist eigentlich schon ein Widerspruch in sich. Es gibt keine Produktionsmittel, Räume, die sie hier zum Beispiel stehen, nicht zur Verfügung. In dem Moment, wo sie also versuchen, sich eine stabilere Organisationsform zu geben, haben sie schon so ein bisschen institutionellen Charakter, der ist aber aus dem Versuch mit Leuten, die selber in Bewegung sind zurzeit und die auch wirklich noch gar keine Formation annehmen können, eigentlich gar nicht möglich. Die Institutionen, die vorhanden sind, haben auf der Stelle auf die SPK ablehnend und abwehrend reagiert, bis eben mit staatlicher Verfolgung dann. Das ging sehr schnell, das ist eine ganz schnelle Eskalation gewesen. Das ist also schon mal das erste Grundproblem der SPK, im Prinzip ganz schnell in einer Situation zu sein, wo die Praxisfelder schlichtweg nicht richtig ausmachbar sind. Ja. Es ist eine Isolationssituation, die dann nach innen durch auch Auswirkungen hat. Zitat von Peter Bottner: Weil die Politisierung gerade der Einrichtungen der Psychiatrie Erschütterungen des Prinzips kapitalistischer Rationalität mit sich führt, findet sich das SPK schon auf einer relativ bescheidenen Schwelle der Auseinandersetzung in einem Feld des härtesten Gegendrucks. Und das, denke ich, ist etwas, was kennzeichnend ist für die weitere Geschichte, die ich auch schon genannt habe. Das SPK arbeitet im Prinzip außerhalb aller Arten von politischer Auseinandersetzung. Eine Auseinandersetzung findet insofern erst gar nicht statt, als das SPK ständig nur versucht zu formulieren, welchen Anspruch sie hat, es hat und in welcher Form das überhaupt innerhalb der Linken situierbar ist. Da aber die linken Gruppierungen, die ich schon skizziert hatte, null Interesse daran hatten, jetzt sich mit diesem Krankheitsbegriff auseinanderzusetzen, ist die SPK erstmal nur unter sich geblieben. Was aber ein entscheidender Schnittpunkt war innerhalb der SPK-Politik, das ist eben dieser Lohnarbeitskapitalwiderspruch, der auch Ausgangspunkt der SPK war. Das ist auch wichtig, jetzt schon mal sich ganz klar vor Augen zu stellen. Die SPK hat keine hochschulpolitische Alternative entwickeln können aufgrund dieser anti-institutionellen Verhaltensweisen und steht damit also auch außerhalb der Universität. Das heißt also, jetzt ist die Praxis, wenn man das jetzt mal so sagen kann, ein ständiger Versuch, irgendwo einen Ort zu finden, auch ganz räumlich, um überhaupt das, was man machen will, zu machen. Ja. Da aber mit allen Arten von, sage ich mal, Kompromissen von vornherein gebrochen wird, weil man keine Kompromisse schließen will, weil man ausschließlich sagt, das, was wir jetzt sagen, ist der Ausgangspunkt. Da können wir keinen Meter von weggehen. Passiert Folgendes: Der Austausch mit dem gesellschaftlichen Umfeld in Heidelberg, kannst du vielleicht gleich noch ein bisschen Farbe zu geben, findet einfach nicht statt. Es ist ein Exotikum, was sich quasi von der Gestalt her selber schon abgrenzt und auch für Leute, die da rein wollen, eigentlich hat, es gibt keinen Zutritt dazu. Und aus der Herr Peter Rottner macht das dann sehr deutlich auch an dem Verhältnis Staat-SPK. Es ist eigentlich die Jäger-gejagte Situation von Anfang an. Jemand will etwas durchbringen in einem Zustand, in dem er sich auch eigentlich nichts richtig bezieht, weil er per se das, was rundherum ist, ablehnt. Da ist auch jetzt ganz en passant, das sagt der Peter Brückner nicht mehr, eine Parallele auch zur RAF aufgefallen, weil auch die RAF dazu geneigt hat, ganz schnell sich zu verschließen auf einem bestimmten historischen Punkt. En passant auch, einige der SPK-Mitgliederinnen, Mitglieder in dem Fall waren es nur Männer, sind auch in die RAF gegangen, von der SPK Heidelberg. Ich sag mal namentlich Klaus Jünschke, vielleicht kennt ihn jemand, und Siegfried Hausner, der bei der Stockholmer Aktion am Neuen Raum ist.